Erster König Baesa von Israel griff Juda an. Er baute die Stadt Rama. So konnte niemand zu König Asa gehen. Zweiter Asa nahm Silber und Gold aus dem Tempel. Er nahm auch Gold aus dem Palast. Er schickte es König Ben-Hadad von Aram. Ben-Hadad wohnte in Damaskus. Dritter Asa sagte, wir sind Freunde. Unsere Väter waren auch Freunde. Ich gebe dir Silber und Gold. Brich die Freundschaft mit Baesa. Dann geht Baesa weg von mir. Vierter Ben-Hadad hörte auf König Asa. Er schickte seine Soldaten. Sie griffen Israels Städte an. Sie zerstörten Ijon, Den und Abelmaim. Sie zerstörten auch alle Lagerhäuser in Naphtali. Fünfter Baesa hörte davon. Er hörte auf, Rama zu bauen. Er beendete seine Arbeit. Sechster König Asa rief alle Leute aus Juda. Sie nahmen die Steine und Balken weg. Baesa hatte sie für Rama benutzt. Asa baute damit Geba und Mizpa. Siebter der Seher Hanani kam zu König Asa. Er sagte, du hast auf den König von Aram vertraut. Du hast nicht auf Gott vertraut. Darum ist das Herr von Aram entkommen. Achter die Kuschiten und Libyer hatten viele Soldaten. Sie hatten viele Wagen und Reiter. Du hast auf Gott vertraut. Gott gab sie in deine Hand. Neunter Gott sieht alles auf der Erde. Er hilft Menschen mit reinem Herzen. Du hast einen Fehler gemacht. Darum wirst du immer Kriege haben. Zehnter Asa war wütend auf den Seher. Er sperrte ihn ins Gefängnis. Asa war sehr zornig. Er tat auch einigen Leuten weh. Elfter die Geschichte von König Asa steht im Buch der Könige. Dort steht alles über ihn. Zwölfter im 39. Jahr wurde Asa krank. Seine Füße taten sehr weh. Er suchte keine Hilfe bei Gott. Er suchte Hilfe bei Ärzten. 13. Asa starb. Er starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. 14. Man begrub Asa in seinem Grab. Das Grab war in Davids Stadt. Man legte ihn auf ein Bett. Das Bett war mit guten Düften gefüllt. Man machte ein großes Feuer für ihn.